Selbstmord einer Superconstellation. Einer der ungewöhnlichsten Fälle im Luftverkehr fand bereits im Frühjahr 1956 statt. Es handelte sich dabei sozusagen um den Selbstmord einer Superconstellation. Für mich ein besonders eindrucksvolles Ereignis, denn es passierte auf meinem allerersten Nordatlantikflug nach New York. Damals flog ich noch als zweiter Navigationsoffizier. Die Welt über Long Island war voller Wunder und Wartekurven. Denn der Flughafen, damals hieß er noch nicht Kennedy, sondern Idlewild, konnte den Anflugverkehr nachmittags um 4 nicht bewältigen. Also mussten etwa 20 Flugzeuge sauber übereinander gestapelt in Warteschleifen über Long Island kreisen und auf den Abruf zum Anflug warten. Plötzlich ein greller Blitz. Irgendwo in der Ferne über See musste ein Gewitter stehen. Doch der Himmel war klar und wolkenlos. Endlich in den Kopfhörern aufgeregter Funksprechverkehr. Ein Flugzeug sei explodiert. Wir landeten mit 50 Minuten Verspätung und hörten später die Schreckensstory. Die Super Constellation war auf Idlewild gestartet. Sie gehörte einer südamerikanischen Gesellschaft. Während des Steigfluges fiel ein Triebwerk aus. Kein Problem. Die notwendigen Checks wurden ausgeführt. Der Captain meldete, er würde zum Platz zurückkehren. Idlewild erteilte die Genehmigung. Doch vorher musste noch Benzin abgelassen werden, um auf das vorgeschriebene Landegewicht zu kommen, das nicht überschritten werden durfte. Denn alle Zivilflugzeuge dürfen mit einem weitaus höheren Gewicht starten als landen. Also erhielt der Captain die Anweisung, auf die See vor Long Island hinauszufliegen und dort Treibstoff abzulassen. Routinemäßig machte sich die Crew an die Arbeit. Sie verlas die entsprechende Checkliste für Fuel Dumping. Der Flugingenieur fuhr die Notablassventile auf, und bald sprühte an der Hinterseite der Tragflächen das kostbare Benzin hinaus. Vorher hatte der Captain sogar eine Ansage für die Passagiere gemacht und sie auf den auslaufenden Treibstoff hingewiesen. An den Fenstern stauten sich die Gesichter interessierter Passagiere. Alles normal und Routine. In einer weiten Kurve kreiste die Super Constellation über offener See. Sie würde mit dem auslaufenden Benzin keinen Villenbesitzer auf dem vornehmen Long Island Refugee vergrätzen. Plötzlich eine Stichflamme, Explosion, zerfetzt trudelten die Überreste einer Super Constellation abwärts. Was war geschehen? Ein ganz normales Notverfahren, das Ablassen von Treibstoff im Flug, dutzende Mal geübt, hatte zur Katastrophe geführt. War ich nach der eigenen Landung deprimiert? Der erste Amerika-Flug und gleich ein sensationeller Flugunfall. Im Gegenteil. Meine Euphorie wurde nur mäßig gebremst. Jetzt erst recht, gelobte ich mir blasphemisch, das Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Bald wurden die Hintergründe der Katastrophe bekannt. Sie führten zu der Normalreaktion aller Piloten. Das kann mir nicht passieren. Geschehen aber war, was danach niemals wieder passieren konnte. Das Benzin, das aus den Notablassstutzen floss, versprühte sich zu feinen, federleichten Partikeln. Sie blieben in der gleichen Höhe schweben, in der die Super Constellation flog. Als sie mit einer großen Schleife, aber immer noch in der gleichen Höhe, auf ihren alten Kurs zurückkehrte, geriet sie in die verfeinten, höchst explosiven Benzinwolken, die sie selber produziert hatte. Sie kamen in Berührung mit den rotglühenden Auspuffstutzen der Motoren. Explosion. Danach wurden alle Verfahren zum Treibstoffablassen geändert. Nie wieder flog in Zukunft ein Flugzeug in seine eigenen Treibstoffwolken hinein.